Einen wunderschönen guten Tag zusammen. Es ist schon wieder eine Weile her seit unserem letzten Netzstimmen-Talk, aber ich habe vor einer Weile vom Ralf eine E-Mail bekommen und dann dachte ich, wir müssen mal mit dem Ralf ein ernstes Wort reden, weil in der E-Mail stand was total Revolutionäres, aber wir fangen erstmal damit an mit der Frage, wer bist du und was machst du, Ralf? Hi, servus. Ja, ich bin der Ralf. Ralf Ernst Schiel, also Ernst eingefügt, weil du sagst mit den ernsten Wörtern. Achso, weil hier steht Ralf J. Ja, Ist okay, es ich habe ein es gerade Joachim umgetauft. oder ein Streng geheim, streng geheim. Johannes? Ja. Josef, es ist Josef. Ich gehe. Kleine Anekdote da dazu. Meine Frau dachte bis kurz bevor wir geheiratet haben, es steht für Jodokus. Ah, Steht okay. es aber leider nicht. Sie hat dann meinen Ausweis zufällig mal gesehen und hat dann gemeint, du heißt gar nicht Jodokus. Ich habe mich ein bisschen wie Rumpelstilzchen gefühlt, bin aber nicht in der Erde versunken. Aber es bleibt Okay. Und trotzdem ab hast dich nicht jetzt in der Mitte durchgerissen. Okay, sozusagen. also wir hatten es gehabt, wir hatten es weiter gehabt. Genau. Und genau, ich habe dir eine E-Mail geschrieben, wo was drin stand zu einer Vier-Tage-Woche. Und dann hast du mich kontaktiert und hast gemeint, wir müssen reden. So. Genau, weil das ist ja, also, aber was machst du da? Da steht ja irgendwie auch noch irgendwas da hinten auf deinem Mondbild, steht Naturblau plus plus plus. Da Genau, kann ich ja also. auch schon mal immer fragen, wofür die drei Plusse sind. Und dann die Werteagentur, ne? Also es Genau ist zwar eine richtig. Werbeagentur, aber eine Werteagentur. Und als wir uns kennengelernt haben, habe ich dann auch ganz blöd gefragt, was das denn heißt. Und dann hast du mir eine wunderbare Geschichte erzählt, die habe ich mir bis heute gemerkt. Und die ging so, dass du gesagt hast, ich mache dir mal ein Beispiel. Ja, das war schon Storytelling. Dann hast du gesagt, so eine Firma hat Tassen mit dem Firmenlogo drauf. Und die haben sie irgendwo aus China importiert. Und dann hast du eine Behindertenwerkstatt gefunden, die das halt vor Ort mehr oder weniger hergestellt hat. Und das fand ich eine total nachvollziehbare Beschreibung. Aber du kannst es sicher noch mal in einmal abstrakter. Das kann ich gerne tun. Ich bewundere dein Gedächtnis. Da bist du mir Ja? wieder um einige Zellen voraus und Synapsenverbindungen von der Geschichte her. Nee, also wir kommen eigentlich klassisch aus der Werbung, haben auch mal so angefangen. Man nimmt mit, was geht, wenn es um Kommunikationsmaßnahmen geht, wenn es darum geht, Logos zu machen, Webseiten, Broschüren oder halt Unternehmensberatung im Kommunikationsbereich. Und haben aber von Anfang an irgendwie festgestellt, dass da so eine gewisse Diskrepanz ist, für wen man was macht und was man auch eigentlich so bewirkt. An Gutem oder vielleicht auch an weniger Gutem, wenn man da tätig ist. Haben einige soziale Projekte gemacht im Umweltbereich und irgendwann mal dann mit Gründung von der Agentur Naturblau jetzt vor 8, 9 Jahren beschlossen, wir wollen nur noch in dem Nachhaltigkeitsbereich tätig sein, definiert mit für soziale Einrichtungen, für Einrichtungen, wo es um ethische Aspekte geht, wo es darum geht, ja, Dinge vorwärts zu bringen, die dem Planeten, den Menschen, die Natur, was auch immer, Positives bescheren und weniger jetzt vielleicht Dinge bis hin zu gar nicht, die um reines Konsumverhalten, Hyperkapitalismus und sonstige Dinge, die uns ja so umgeben, beizutragen. Und deswegen ist Naturblau als Agentur mit den drei Plussen entstanden und die stehen für Werte, Glück und das Kreative. Das sind sozusagen die drei Plusse, die da dahinter stecken. Und ja, klappt richtig gut, haben richtig tolle Kooperationspartner in dem Bereich, die genau in dieselbe Richtung gehen wie wir, wo wir ganz viel dazulernen jeden Tag im Austausch und umgekehrt auch wissen, was wir nicht wollen. Also klassischerweise halt Dinge, so was ich, Tabak, Atom, Waffen, Rüstung, aber auch einfach Dinge, die keinen Sinn machen. So. Das habe ich von Leuten gehört, die haben gesagt, niemals für die Atomindustrie und niemals für die FDP. Also ich weiß, es gibt Ich Leute, die haben. weiß, über die Reihenfolge lässt sich jetzt streiten, über die drei Buchstaben der Partei auch, aber wie auch immer, Genau. Es Pest gibt oder auch Cholera. andere dreibuchstabige Parteien, für die man nicht arbeiten wollen würde. Ja. Ja. Die auch Fs in der Sequenz haben. Genau, mir ist eingefallen, wir müssen noch kurz disclosen. Du warst nämlich mal vor diesen 8 Jahren ganz kurz mein Kunde, nämlich ich habe damals geholfen, euer Blog mit anzuschieben. Richtig, du hast uns eigentlich Social Media mäßig das Laufen gelernt, also einmal das Blog und einmal hast du mir dieses Mysterium Facebook gezeigt, wie das funktioniert. Ja, davon zehre ich heute noch oder die Leute, die damit zu tun haben. Also von dem her, nee, da hast du uns wirklich quasi das Laufen gelernt. Und Genau, das ist manchmal so ein bisschen die Krux, ne? Ich sage den Leuten kurz mal was, so 2 Stunden und dann sind die für die nächsten 8 Jahre versorgt. Aber ja, ist auch nicht schlecht. Ist auch sehr nachhaltig, ne? es ist definitiv nachhaltig und andersrum, vielleicht auch in dem Sinne, dass ja dann auch wieder irgendwelche Bälle zurückgespielt werden. Und ich weiß ja auch davon, dass du ganz vielen anderen Leuten weitergeholfen hast. Auch Ja. wieder, die vielleicht NGOs sind, die vielleicht nicht die Riesenkapazitäten haben und wo du auch dann gesagt hast, hey, wie können wir vielleicht mit Kommunikationsmaßnahmen und alternativen Medien Dinge voranbringen, die ihr sonst so gar nicht bewerkstelligen könnt. Also von dem her. Es ist ja so, dass ich dann immer sage, das ist ja wirklich, und das habe ich dir wahrscheinlich damals auch gesagt, es ist im Prinzip das, wo du mit am geringstmöglichsten Einsatz eigentlich am meisten bewirken kannst mit fast allem, was du machst. Klar, inzwischen Flyer drucken ist inzwischen fast schon obszön billig geworden, ne? Also Papier bedrucken das kostet irgendwie fast gar nichts. Man kriegt fast noch Geld raus, glaube ich, wenn man bald einen Flyer druckt. Aber ich stelle immer wieder fest, also ich kenne das auch, ich weiß nicht, ihr werdet wahrscheinlich nicht so agieren, aber ich kenne halt so Agenturen, die sagen dann, ja, da müssen wir erstmal eine Mannwoche drüber nachdenken, ne? Bevor wir euch da irgendwas sagen können. Ne? Und ich meine, das sind halt Volumina, die kann nicht jeder auf die Straße bringen. Und ich denke immer, man muss eigentlich vielleicht auch versuchen, Dienstleistungen anzubieten, die eben so einen bestimmten Effizienzcharakter auch haben, wo man sagt, naja, also wir können auch mal nicht so lange drüber nachdenken, sondern wir können einfach mal machen. Und wenn ihr da noch Fragen habt, dann beantworte ich die. Und dann kommt man eigentlich auch relativ weit, ne? Und manchmal weiter als andere, die irgendwie ein sehr detailliertes Konzept machen oder 4 Wochen lang irgendeinen SEO über irgendwas nachdenken lassen. Und manchmal sind es ganz einfache Tricks, mit denen man eigentlich, also jetzt Tricks nicht im Sinne von Google austricksen, sondern einfach mal darüber nachdenken, wie irgendwas funktioniert und dann sozusagen mit Synergie darauf reiten, sage ich mal. Ja. So, und jetzt, wir haben da jetzt so ein bisschen drum herum geredet, aber es sollte ja so ein bisschen der Kontext klar werden. 4 Tage Woche. Was zur Hölle? Warum? Ja, es ist eigentlich nur ein Zwischenschritt, ja, um es gleich mal So, vorwegzunehmen. okay. Ne? Also es ist Was ja ist das eigentlich Endziel, die Kein-Tage-Woche? 20 Stunden die Woche sollte locker reichen eigentlich. Okay, Ja, ja. also ganz kurz da eine kleine Ja, Geschichte dazu. ja, Also genau. wir haben die 4-Tage-Woche eingeführt, jetzt zum 1. August 2020, hatten aber schon lange mit diesem Gedanken gespielt, irgendwas zu Genau, wir sagen tun. kurz, wir haben heute den 25. August, weil das bleibt ja jetzt Ja. Jahrhunderte im Richtig. Archiv, ne, Also dass wir kurz an 2020, ne, sozusagen im ersten Drittel der Corona-Krise oder so. Und ja. ja, wobei das eigentlich gar nichts damit zu tun hatte, unsere Grundidee. Und eigentlich von Ja. vielen anderen auch nicht. Also wir sind ja Ich da habe schon als ziemlich lange darüber nachgedacht, ne? eigentlich ziemlich lange und andere Leute haben noch viel länger darüber nachgedacht. Ja, also wir sind ja jetzt Hm. auch nicht wirklich Pionier, vielleicht hier in der Region, das kann sein. Da haben wir jetzt bisher noch niemanden gefunden, der das macht. Wir haben echt arg gesucht, wo wir lernen können. Was bedeutet das eigentlich? Was bringt es so mit sich, wenn man sagt, 4 Tage Woche? Wie definiert man das auch? Finde ich auch einen wichtigen Punkt. Wie geht man damit um? Also ist das eigentlich durchs Hintertürchen eine Art Kurzarbeit oder ist es etwas ganz anderes letztendlich, was man da macht? Genau, und da gibt es Beispiele aus Neuseeland, aus anderen Kontinenten, aber auch aus Deutschland, die machen das schon seit einigen Jahren. Und das Spannende daran, irgendwann bin ich mal drüber gestolpert, vielleicht auch im Kontext mit der Gemeinwohlökonomie, das ist ein alternatives Wirtschaftssystem, dass die alle berichtet haben, medial berichtet haben, dass das irgendwie gar nicht so schlecht ist, was sie da tun. Also sprich, ich habe die Berichte, die ich da aufgetan habe, die haben sehr vielfältig, positiv, aber nicht unkritisch davon berichtet, was sich verändert hat. Also was waren nicht nur die Beweggründe, sondern was waren eigentlich die Folgen, dass sie gesagt haben, wir wollen, was so die Grundidee ist, 4 Tage statt 5 Tage arbeiten, also wenn es jetzt eine 40-Tage-Woche ist auf eine 40-Stunden-Woche auf eine 32-Stunden-Woche, aber bei komplett gleichem Gehalt. Also jetzt nicht sagen, das ist 80% Arbeiten bei 80% Gehalt, also irgendwelche Teilzeitprojekte oder Modelle, sondern ich kriege quasi mehr für weniger. Mehr Geld oder gleiches Geld für weniger Arbeitszeit. Ja. Das habe ich mir vorhin auch überlegt. Im Endeffekt ist es eine Gehaltserhöhung um 20%. Ne? Also wenn könnte man so mal, sagen, wenn wir es mal so rechnen würden. Ja? Genau, wenn du jetzt den Faktor Geld nimmst. Der Faktor Geld ist ja ein Faktor. Geld verzeiht, dann wäre es so. Ja. Genau, dann wäre es eine 20-prozentige Gehaltserhöhung. Spannend ist halt daran, klar, wir haben uns mit Geld auch beschäftigt. Nicht zuletzt habe ich auch meinen Steuerberater natürlich gefragt. Wir sind eine Agentur, haben 5 Leute, ja, also es ist ein relativ kleiner Laden. Aber da macht es natürlich schon einen Hebel auch, wenn man jetzt sagt, von heute auf morgen 20% weniger Zeit ist vorhanden. Mhm. Was man ja zuerst mal denkt, da fällt ja ein Tag weg. Wir haben uns mal den Freitag ausgesucht, dass man quasi jedes Mal ein langes Wochenende vor sich hat oder einen kleinen Kurzurlaub oder was auch immer. Haben es mal durchrechnen lassen, auch von meinem Steuerberater. Und da kam überraschenderweise gar nicht jetzt so utopische, reine Zahlenwerke heraus, dass ich gesagt hätte, okay, vergesse ich gleich wieder, weil das bricht mir das Knick oder so. Ja. Und das fand ich schon mal das erste Positive. Es sind nicht mal 52 Tage im Jahr, weil es fallen die Urlaubstage und vielleicht Feiertage. Ihr hättet einen Donnerstag nehmen sollen, da wäre im Sommer sowieso die Hälfte der Donnerstage sind sowieso Feiertage. Ja, das wäre natürlich aus Arbeitgebersicht, in der klassischen Sicht natürlich wahnsinnig Knorke, aber aus Arbeitnehmersicht und eigentlich auch aus meiner, würde ich dann sagen, so, hey, der will uns doch nur veräppeln. Der steht jetzt hier auf dem Papier, jetzt kann er toll irgendwas in den Medien erzählen, aber hintenrum ist es ja eigentlich, ich gebe euch den Sonntag frei. Dann hätte man ja den Freitag Urlaub nehmen können und dann hätte man einen richtigen. Aber das mit dem Freitag besprechen wir noch. Also das ist natürlich auch im Hinterkopf. Das steht hier, Freitag, Fragezeichen. Freitag, ja, genau. Weil der heißt ja schon so, wie er heißt, ne? Freitag. Das ist dann sehr deswegen praktisch, ne? Ist es eigentlich, da merkt man sich es auch leichter, weil dann weiß man, wann muss ich kommen, wann nicht. Und am Freitag komme ich einfach nicht. Das ist eigentlich auch für alte Leute wie mich, die es schon so graue Haare haben. Es hilft fürchterlich, ja, solche Dinge. Ich kenne das Problem, ja. Ich meine, jetzt in der Corona-Zeit wussten wir oft eh nicht, was für ein Wochentag ist, ne? Das ist auch noch passiert, ja. Okay, also fangen wir mal an. Was haben denn, jetzt mal, bevor wir zu euren Erfahrungen kommen, würde mich jetzt interessieren, was haben denn die anderen konkret für Erfahrungen gemacht, die also, euch ja dann, irgendwas hat euch ja dann motiviert zu sagen, wir machen das mal nach? Also eine am spannendsten fand ich die Erfahrung, dass die Menschen, die zur Arbeit gehen, noch lieber dahin gehen, als wie vielleicht bisher schon. Umgekehrt auch Leute, die bisher nicht so viel Bock drauf hatten, das unter anderem Aspekt sehen, dass sie auch etwas sehen, dass ihnen etwas quasi geschenkt wird und vielleicht auch relativ unverhofft, wo du sonst ja, ich verhandle um 1%, 2% Lohnzuschlag in großen Unternehmungen, die das auch schon ausprobiert haben, sind Dinge passiert wie die Fluktuation ist zurückgegangen, die Krankheitstage sind zurückgegangen, die Zufriedenheit ist gestiegen und das Allerspannendste, die Produktivität. Also eigentlich könnte man sagen, so, ja, okay, wir werden wahrscheinlich weniger Umsatz also die Produktivität haben. Hochgegangen, ne? Die ist hochgegangen. Ich habe ein paar Sachen gesagt, dass die zurückgegangen sind. Die Produktivität ist hochgegangen. Die ist hochgegangen, richtig, genau. Weil wir reden also, von Microsoft Japan, ne? Zum Beispiel. Ja. Da fand ich immer interessant, da stand, die Produktivität ist hochgegangen. Und dann habe ich mehrere Artikel nachgelesen. Und da stand immer nur, die Produktivität ist hochgegangen, aber es stand eigentlich nie, wie sie das gemessen haben. Und die haben es wohl in der Tat, wenn ich aus anderer Quelle, wird so um die Ecke kommuniziert, sie haben gesagt, Umsatz pro Kopf, weil Microsoft Japan ist wahrscheinlich eine reine Vertriebsbude, vermute ich jetzt mal. Ja? Also, dass die weitgehend Services verkaufen. Und da ist wohl also sozusagen der Pro-Kopf-Umsatz hochgegangen. Ja, also so weit würde ich es jetzt bei mir nicht runterbrechen und sagen, ich versuche jetzt auszurechnen, was das hier bewirkt pro Kopf. Also wäre jetzt einfach nicht mein Ding. Aber klar, das ist eine andere Klitsche, die sie haben. Die drehen andere Räder. Da muss man es vielleicht anders messen oder meint es anders messen zu müssen. Was ich spannend finde, sind diese weichen Faktoren. Also diese Geschichten, die jetzt nicht in Geld messbar sind, sondern in kommen die Leute mit so einem Lätschen jeden Morgen rein oder finden die es irgendwie cool, dass Montag ist. Ja, allein schon dieses Phänomen zu haben, dass man sagt, so I don't like Mondays oder sonst was besungen wird, kann sich auf einmal vielleicht ein bisschen umkehren, weil man weiß, hey, es sind eigentlich 4 Tage und dann habe ich ja schon wieder ein langes Wochenende. Nicht zu vergessen ist, und das finde ich das Allerwichtigste, und das war ich bei diesen ganzen Artikeln eigentlich auch mal dabei, es bringt dir, glaube ich, nichts, wenn du eine Bude bist, die sowieso, sagen wir mal, mit ihren Mitarbeitenden suboptimal umgeht. Also wenn du Da könnte man jetzt ein paar Namen fallen lassen, aber wenn du vielleicht ein Geschäftsgebaren hast, das darauf abzielt, möglichst viel rauszuholen aus der Ressource Mensch, allein schon diese Bezeichnung, dann wird auch so ein Modell nicht gut funktionieren. Weil wenn du eigentlich eh keinen Bock hast, das zu tun, was du dort tust oder wie du es tust oder warum du es auch tust, das ist immer bei der Sinnfrage, dann glaube ich nicht, dass das ein Hebel ist, dass auf einmal alle Hip-Hip-Hurra schreien und freudig in ihr Postauslieferauto reinsteigen oder in ihr Logistik-Distributionscenter gehen jeden Morgen oder was auch. Es gibt also verschiedene Bereiche, die sind ja eher dafür bekannt, dass man jetzt da nicht irgendwie ein Leben lang bleibt. So, das sollte eigentlich nur einmal Ding-Dang-Dong machen, aber es, ja. Ja, heißt das, ich muss schneller oder langsamer sprechen? Nee, das heißt eigentlich gar nichts. Ist zwar ein Termin drin, aber der heißt nur Lunch, den habe ich eh schon. Ja, ist okay. Ansonsten haben sich ein paar Leute zugeschaltet, die dürfen auch mithören. Ja, NSA genau. Oder so, ist mir egal. Genau. Nee, das sind irgendwie, aber ich weiß nicht, warum das Ding viermal, wenn mir mal jemand sagen kann, warum das immer viermal Ding Dang Dong macht, dann wäre ich sehr, sehr dankbar. Ja, ist wegen der Vier-Tage-Woche, das ist einfach das Thema. Oh ja, heute. Genau. Ganz klar. Ganz klar. Sache. Ich soll viermal Lunch essen. Reiche Faktoren. Gut, gehen wir mal. Ich meine, du wirst natürlich schon irgendwann hergehen müssen, sage ich jetzt mal. Und natürlich wirst du irgendwann in deine Kasse gucken, ne? Also ob. Das mache ich eh. Also warum also, sollte ich ja, jetzt? Also sowieso. Ja, das mache ich eigentlich eh relativ, sagen wir mal, ja, wiederkehrend. Ja. Und nicht zuletzt machen das andere Leute, die es viel besser können wie ich. Also sprich, ja. Da ist auch wieder mein toller Steuerberater am Start, der übrigens sehr gemeinwohlorientiert ist, was ich für einen Steuerberater ganz spannend finde, dass der alte. Da müssen wir dann off-camera nochmal drüber reden, ja. Genau, nee, aber ich schaue als erstes mal, wie geht es meinen Leuten oder wie geht es uns als Team hier, ja. Wir kommen natürlich jetzt aus einer, sagen wir mal, aus einer Lage, wo wir jetzt nicht das Problem haben mit, da ist viel Fluktuation oder die Leute hätten keinen Bock drauf. Ja, ich unterstelle jetzt mal, dass wir hier, dass es bei uns cool läuft. Also solange wir die Leute hier sind. Noch, vielleicht gehen wir noch mal einen Schritt zurück. Ihr habt ja noch was anderes, nicht ganz Gewöhnliches gemacht vor ein paar Jahren. Und ich wollte euch eigentlich immer mal besuchen, habe es immer noch nicht hingekriegt, aber ich werde es vielleicht doch demnächst mal machen. Wir machen das jetzt hier nur, weil ich gar kein Kamera-Equipment habe zum Aufbauen. Ihr seid von Konstanz, was jetzt natürlich nicht jeder als Metropole auffasst, aber was doch relativ städtisch ist, seid ihr nach Orsingen gezogen. Und Orsingen hat wie viele Einwohner? Naja, Orsingen hat 1700 und Nenzingen hat auch mal 1700. Das heißt, diese Doppelgemeinde Orsingen-Nenzingen, wo wir wohnen, hat 3400 Einwohnende. Genau, und, und ist so was 30 Kilometer von Konstanz weg. Und ich sage jetzt mal, nicht in die spannendste Richtung. Ne? Also das nächste Zivilisatorische, was dann danach kommt, ist, sagen wir mal, ja gut, wenn man Engen und Tuttlingen, wenn man Engen werten will, aber dann Tuttlingen oder so. Also wie gesagt, den globalen Zuhörern wird das jetzt alles nichts sagen, aber es ist jetzt nicht, also es ist schon ein Weg von Konstanz weg, oder? Und wie hat das funktioniert, da die Mitarbeiter mitzunehmen oder neue zu gewinnen oder? Also mit den Mitarbeitenden hat es dahingehend gut funktioniert, dass zum einen durch eine Fügung, sei es Schicksal, Gottes, Macht oder sonst jemand gewesen, die Mitarbeitenden bisher nach Konstanz reingependelt sind. Ja? Und Konstanz auch nicht jetzt eine Stadt dafür bekannt ist, die jetzt Fahrradhighways und ein wahnsinnig geiles ÖPNV hat, sondern da stellen sich Leute einzeln in ihren Blechkarossen auf eine kleine Bundesstraße und fahren rein morgens, also fahren, stehen, schieben, schunkeln sich rein und schunkeln sich raus. Ja. Okay. Und das Schöne war einmal, dass die Leute auf einmal entweder zwei Dörfer nebenan gewohnt haben oder einfach es viel kürzer hatten. Das war die eine Seite von den Mitarbeitenden. Du hast vorhin also gesagt, nach Orsingen, Nenzingen rein gibt es morgens keine Staus. Das kann ich mir vorstellen. Es ist überschaubar. Und nach Konstanz rein, da stehst du in Hegne oder in Allensbach, wenn du Pech hast. Ja. Aber immer die Frage, wozu will ich das? Also ich glaube, die meisten wollen das. Die sind so ein bisschen, sagen wir mal, masochistisch veranlagt, weil du musst es ja eigentlich gar nicht. Es gibt ja Alternativen. Ich kenne einen, der arbeitet beim Landratsamt. Ich glaube, die fahren so rein, dass sie um 6:30 oder so am Arbeitsplatz sind. Abends. Morgen. Okay. Ja gut, aber allein wenn ich das schon tun muss, wäre das für mich ein Grund zu sagen, ich bin zwar auch ein Morgenmensch, nee, also warum sollte ich das machen? Das behebt ja dann nicht irgendwie das Problem, sondern nur die Symptome davon. Okay. Übrigens, ein ganz kleiner Widerspruch, den möchte ich loswerden. Ja, ja, es ist viel spannender hier wie in Konstanz, ja, weil du das vorhin gesagt hast, es ist jenseits von Spannung. Ja, ich habe das ja jetzt so ein bisschen absichtlich überzeichnet. Natürlich, klar, ich weiß. Der Konstanz, also wenn du jetzt lauter Konstanzer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gehabt hättest, und hättest zu denen gesagt, ihr müsst jetzt jeden Morgen nach Orsingen fahren. Ja? Ja. Also der Konstanzer, ich habe festgestellt, der Konstanzer an sich, und ich benutze jetzt einfach mal die männliche Form, der ist sehr, sehr, wie soll man sagen, zurückhaltend, seine Stadtmauer. Also schon, wenn der nach Wolmatingen muss, ist schon schwierig, ja, aber oder nach Dingelsdorf oder so. Aber wenn der sozusagen überhaupt Konstanz verlassen soll, dann wird es schon schwierig, weil er da in seinem Mikrokosmos ja eigentlich alles hat, was man so braucht. Das ist richtig, kann ich auch bestätigen. Ich weiß nicht, ob es jetzt nur mit der Spezies zu tun hat an sich. Das hat schon Monty Python gewusst. Wir fürchten Veränderungen. Das geht uns allen ja irgendwie so. Und von dem her, klar, das wäre eine andere Aufgabe gewesen. Dann hätte man vielleicht irgendwie, ich weiß es nicht, aber eben war nicht so. Und jenseits davon sind wir jetzt eigentlich hier mitten in der Pampa viel zentraler. Also ich komme viel leichter an die obere Seite vom See, an die nördliche Seite. Ich komme viel leichter Richtung Stuttgart, Richtung Freiburg, also in die Schweiz rein. Es ist einfach, obwohl wir in die Pampa gezogen sind, fühlen wir uns zentraler als wie in Konstanz. Wenn du Bahn fährst, fährst du ab Engen oder ab wo fährst du dann? Nein, ich fahre ab Nenzingen, weil hier hält das Seehäsle. Und oh, das fährt zum Seehaas. Also von Le zu Haas und dann noch größer. Du fährst nach Nenzingen und dann... Nee, ich wohne ja in Nenzingen. Also ich bin in Nenzingen und ich gehe quasi nur 100 Meter und da ist die Bahnlinie. Also ich bin wirklich zentraler. Oder ich bin mit dem E-Bike, mit dem E-Roller schneller. Ich bin schneller auf der Autobahn. Also ich darf es nicht so laut sagen, sonst kommen noch mehr Leute hierher. Ja, ja, ist schwierig. Es ist wirklich so, ja. Ah, das hatte ich natürlich als strategischen Vorteil von Nenzingen, hatte ich das natürlich vergessen, dass da das Häsle hält. Ja, sehr unterschätzt. Eben, aber wir sind in die Pampa gezogen. Meistens bin ich auch bei unseren Kunden. Also wir sind jetzt kein Ladengeschäft. Wenn ich ein Ladengeschäft hätte und ich würde jetzt irgendwie Schuhe vertickern, dann müsste ich schon sehr besondere Schuhe haben, dass die Leute von Kiel hierher kommen sollten, nach Orsingen, Nenzingen. Haben wir nicht, ist eine Dienstleistung, ganz viel funktioniert oder wird quasi bei unseren Partnern selber abgewickelt. Umgekehrt, Leute, die uns dann besuchen, als kleiner Wink mit dem Zaumpfahl, die sagen, boah, in Konstanz hattet ihr es aber nicht so geil. Also wir haben jetzt so ein bisschen Land drumherum, wir haben ein paar Hühner, wir haben einen Permakulturgarten. Also es gibt auch ein bisschen was drumherum, was ich nicht nur mal, ich habe privat. Mal eure Webseite habe ich mal... Ja. Habe ich mir hier mal hingelegt und da sieht man, kriegt man schon so einen kleinen Eindruck. Das ist jetzt immer, wenn Zoom läuft, dann ist mein Web ein bisschen entspannter unterwegs. Ja, das ist schön auf dem Land. Du bist ja auch auf dem Land. Da muss man nicht mehr so hetzen mit Gigabytes. Land, aber ich habe ja rein theoretisch, wie heißt es immer, bis 50 Mbit oder so. Und da sieht man, Moment, ich glaube, da sieht man euer Domizil. Ja, so ein bisschen, genau. Also so sieht es dann aus. Genau, eben, also mitten im Grünen, Wohnen und Arbeiten zusammengelegt, auch noch eine nette Geschichte, die auch noch mal was zur Life-Work-Balance gut beiträgt. Ja, also auch da sind die Wege nicht so weit. Also eben alles Aspekte, die dann auch, jetzt sagen wir mal, wenn wir wieder zu dieser Vier-Tage-Woche zurückkommen, so Bausteine sind, die das Ganze natürlich auch noch mal begünstigen, beziehungsweise halt schön rund machen. Ja, und sicherlich einfach auszuprobieren, welche anderen Dinge oder als die ausgetretenen Pfade, die man bisher denn so kennt, kann man denn noch gehen. Und das ist eben ein Baustein, der im letzten Herbst mal irgendwie angefangen hat, sich zu manifestieren, immer ein bisschen weitergedacht wurde und da beim Strategie-Meeting, was wir diesen Januar hatten, auch nochmal ganz oben stand. Und ja, dann kam dieses besagte Virus ja daher. Und dann haben wir gesagt, so, jetzt machen wir es einfach, jetzt müssen wir nicht mehr lange drum rum, wenn nicht jetzt, wann dann? Ja, wir waren natürlich auch ein bisschen, sagen wir, privilegiert, dass wir mussten keine Kurzarbeit machen, wir mussten kein Homeoffice machen, wir konnten das alles so einigermaßen weiterfahren, haben definitiv auch eine Delle gespürt, ganz klar, also es war jetzt nicht so, dass der Einschlag komplett an uns vorbeiging oder wir den Schuss nicht gehört hätten, sondern auch bei uns hat sich relativ zügig der Fahrstuhl nach unten bewegt, der Paternoster, von den Jobs her und so weiter. Aber was wir genau wussten, ist, dass wir auch von unseren Partnern so cool aufgestellt sind in den verschiedenen Bereichen, dass es gar nicht so dramatisch werden kann und dass, wenn man mal irgendwie 2-3 Mal Luft geholt hat, das dann wieder läuft. Und das tut es jetzt nach wie vor oder eigentlich, was heißt besser, aber richtig gut wieder, ja, als wie jetzt vor diesem, sagen wir mal, Break, den es im März gab. Und damit, dass wir dann auch wirklich festgelegt haben, wir haben natürlich auch das besprochen, wie wollen wir das mit der 4-Tage-Woche machen mit den Mitarbeitenden? Also welcher Tag soll es sein? Was bringt es für Chancen, aber vielleicht auch Bedenken? Also man darf jetzt nicht sich das so vorstellen, dass beschließt irgendwie der Häuptling einsam in seinem Büro oder das ist so ein Hirnfurz, den man mal hat und sagt so, ah, das klingt geil, das machen wir. Sondern auch Leute mitzunehmen und auch wir in unserem kleinen Team das zu besprechen, aber auch einfach Kontakt zu haben zu anderen, die und auch mit ihnen drüber zu reden, zum Beispiel mit Kunden, ja, dass man auch das mal irgendwie einfach mal so nebenher, man könnte ja mal so konjunktivmäßig und wie wäre das denn so? Was, wenn wir freitags nicht mehr erreichbar sind? Zum Beispiel. Oder einfach insgesamt einfach mal das Thema angehen, kürzere Arbeitszeiten. Und das war eigentlich immer relativ positiv belegt, war natürlich auch so ein bisschen, ja, natürlich hinter dem Busch geblieben mit dem, dass wir es wirklich tun werden, ja. Was aber echt spannend war, da diese E-Mail, die dich erreicht hat und auch noch 2, 3 andere Leute, wir haben gedacht, naja, wir haben jetzt mal ein Mailing gemacht, damit es halt dann kommuniziert wurde und jetzt hat man dem Genüge getan und das kommen vielleicht 1, 2 Antworten oder so. Die Postfächer waren voll. Also uns haben echt so viele Leute geschrieben und noch spannender quasi gratuliert und wir so, ja, wozu eigentlich? Wir drohen es doch gerade erst an, dass wir es tun werden. Sondern und da hast du echt gemerkt, da ist was irgendwie drin. Ja? Da tut sich was in den Menschen, die sagen, boah, hätte ich auch gerne und wenn mein Chef und keine Ahnung, kamen unterschiedlichste Aussagen da dazu. Und auch da war das allermeiste so, viel Glück und drück euch die Daumen, wird bestimmt cool. Und da war jetzt nichts von wegen, na gut, vielleicht haben die sich nicht gemeldet, von wegen, ich kündige jetzt das Geschäftsverhältnis, weil ihr seid freitags nicht mehr da. Sondern eigentlich lauter Dinge, die in eine Richtung gingen, dass wir gemerkt haben, da schlummert ganz viel, wo auch, wenn man es aus Arbeitgebersicht spricht, wo man echt relativ einfach, glaube ich, viel machen kann und Leute nochmal mit ins Boot holt und einfach etwas bewirkt, was, ja, was einen voranbringt und was die Menschen voranbringt und was nicht zu Lasten geht von, wie können wir in noch kürzer, schneller, höher, weiter und so weiter was hinkriegen, sondern genau andersrum. Also so ein bisschen Entschleunigung, ein bisschen den anderen Dingen Raum zu geben. Und dann ist es ja ein Versuch auch bei uns. Ich kann jetzt noch nicht sagen, wir machen das schon seit 10 Jahren und haben nur tolle Erfahrungen. Ja. Aber überhaupt das zu machen. Und das ist eigentlich jetzt im Nachhinein vor allem betrachtet total simpel. Also du machst einfach, besprichst deinen AB neu, du machst einen neuen Autoresponder rein, du informierst natürlich deine Kunden davor und so weiter, aber eigentlich ist es kein Riesending. Wenn das bei Google Maps dann Öffnungszeiten. Ich glaube, das habe ich noch gar nicht gemacht. Ja gut, aber so viele Leute stehen bei uns nicht vor der Tür. Ja, also ja eben, bei mir ja ähnlich. Ja, also ist aber ein cooler Hinweis, das sollte ich eigentlich noch machen. Ja. Das ist ja ich habe eine Visitenkarte, wo keine Adresse draufsteht, weil niemand, der nicht mit mir Mail austauscht oder sonst irgendwas oder mein Profil irgendwo sieht, kommt hier einfach so vorbei. Ja, also. Ja. Ja gut, ich meine, du wohnst natürlich so luxuriös, da würde ich mir auch Gedanken machen, dass die Leute nicht neidisch werden, wenn die einfach mal unverhofft vor dem Schloss da stehen. Warst du überhaupt schon mal hier? Ja, ich saß, glaube ich, da so jetzt zu deiner Rechten, wo du mir das mit Facebook erklärt hast. Ah, okay. Ja, ja, das war da. Genau, im Zigarren- oder Billardzimmer, ich weiß nicht, welches. Wo wir im Neuwerk waren, wo wir das mit dem Blog angefangen haben zu diskutieren. Ja, richtig. Ja, das war noch die Konstanzer Zeit. Genau, und eben deswegen probieren wir es jetzt auch aus. Also erstens, wie es hier auf dem Lande, das haben wir jetzt 3 Jahre probiert. Wie gesagt, nur tolle Reaktionen, nicht nur intern bei den Mitarbeitenden, sondern auch bei Kunden und so weiter, Partner. Und jetzt halt auch ein weiterer Baustein halt, wie ist es denn so mit 4 Tagen? Und jenseits gut, davon, dann gehen wir doch mal an den Punkt, dass wir sagen, warum Freitag? Wie gesagt, der Name gibt es eigentlich vor, wir hatten gar keine Wahl. Blabla, nein, jetzt im Ernst. Es kennt doch jeder so ein bisschen dieses... Nie viel gearbeitet worden oder... Also ich versuche jetzt immer ein bisschen... Ne? Ja, ich bin immer ganz schwer von Begriff, wenn es um Ironie oder so geht, du weißt es ja. Ja. Da tue ich mir ganz schwer. Ja. Okay, ja. Kennt ja jeder so... Alles, was ich sage, ist, ich mache nur Advocatus Diaboli. es kennt ja jeder so ein bisschen dieses Hunting for Brückentage oder so. Oder Hunting for geil langes Wochenende. Und das ist ja eigentlich, man schaut vielleicht am 1. Jänner des Jahres schon mal, was bis zum Jahresende alles da so an Freitagen oder Donnerstagen ist. Und da könnte ich ja dann mal meinen Urlaub reinlegen. Mhm. Und dann ist es ja eigentlich klar, dass so nur 2 Tage frei vielleicht nicht so geil ist wie immer 3 Tage frei. Egal, was passiert. Egal, ob der Donnerstag jetzt dann irgendjemand gen Himmel oder Hölle gefahren ist oder sonst irgendwas oder jemand sich vereinigt oder getrennt hat oder sonst irgendwie der Weltgeschichte. Sondern es ist einfach immer so. Und es ist so. Ja? Heißt aber nicht, dass das für jedes Unternehmen das Ideale ist. Es kann ja auch sein, dass manche sagen, wir wollen es so machen, vielleicht auch größere Einrichtungen oder Unternehmungen. Es darf jeder seinen Tag frei wählen. Also auch da gibt es Modelle, die ich auch gelesen habe, wo es den Mitarbeitenden freigestellt wurde. Und dann wurde oft der Mittwoch gewählt, so als die Mitte von der Woche. Hat meine Frau, die hat einen Halbtagsjob gehabt, beziehungsweise sie hatte irgendwann sogar einen Vierteltagsjob. Du weißt, wo auch ein Kunde von euch, fängt mit V an und hört mit S auf. Ja, und H ist dazwischen, glaube ich. Und da, irgendwas war noch dazwischen. Als sie einen Vierteltag gemacht hat, hat sie auch sich den Mittwoch immer freigenommen. Ja, weil sie gesagt hat, das ist eigentlich ideal, weil dann kann ich da noch irgendwie einkaufen und sonst irgendwas machen. Und dann, ich glaube, Mittwoch also, und Freitag und an den anderen Tagen hat sie halt entsprechend so gearbeitet, dass es dann mit den Stunden rauskam. Ja. Also da kann ich auch sehr gut nachvollziehen, weil dort ist ja zum Beispiel auch eine Einrichtung, da macht ja auch jemand anders ihren Job dann auch. Also sie sitzt jetzt ja nicht ganz alleine, sondern da ist ja jemand, wenn das Telefon klingelt, kommt dann nicht der AB und von wegen Ella Badge, versuch's morgen wieder, sondern da hilft jemand anders weiter. Von dem her glaube ich, dass so Einrichtungen, die mehr Leute haben, da kann man sich vielleicht eher wirklich aussuchen. Wir haben gesagt, wir machen es einmal fix, dann wissen wir es. Wie gesagt, einmal als Gedankenbrücke für uns selber, aber auch letztendlich für unsere Kunden und Partner, die wir haben. Das ist einfach so. Und da, wir merken es ja jetzt schon, jemand schreibt uns am Donnerstag eine E-Mail und dann schreibt er noch eine hinterher und sagt so, ach stimmt, ihr seid ja morgen gar nicht mehr da, habe ich ganz vergessen. So. Und das wird sie auch. Schönes Wochenende, schreibt er dann noch. Ja, wir versuchen es immer zu vermeiden, jedem ein schönes Wochenende am Donnerstag zu schreiben, weil das könnte vielleicht auch nach hinten losgehen. Und das wollen wir ja nicht. Wir wollen ja jetzt nicht Ella Badge sagen, sondern wir wollen sagen, hey, guck mal, vielleicht geht bei euch auch was. Vielleicht geht auch ein 6-Stunden-Tag, also 5 Tage Woche, aber jeden Tag 6 Stunden statt 8. Wäre auch eine Möglichkeit gewesen, oder? Zum Beispiel, also wenn man das jetzt mit diesem 20%-Modell rechnen will, dann wäre das auch eine Option gewesen. Wir haben auch verschiedene Dinge durchgedacht. Wir kamen zum Schluss, dass so ein ganzer freier Tag von morgens Hahnenschrei, wir sind auf dem Lande, bis die Sonne untergeht, wir sind auf dem Lande und haben keine Straßenbeleuchtung, wo wir wohnen, dass es einfach noch toller ist, wie zu sagen, ja gut, jeden Tag um 4 ist Schluss oder so. Ja, das war jetzt unsere Lösung momentan oder das, was wir jetzt gerade ausprobieren. Vielleicht probieren wir in einem halben Jahr, in einem Jahr was anderes aus. Kann sein, ich weiß es nicht. Aber es fühlt sich bisher gut an, obwohl weil, wir ein paar Tage sind. Es gibt ja schon diese, wenn man jetzt mal dieses N-Wort verwenden, New Work, da gibt es ja schon diese Tendenz zu Work anywhere, anytime, wann immer du willst, ist uns egal, wie lange du arbeitest, Hauptsache die Resultate stimmen. Du hast jetzt vorhin auch eben gesagt, dass es sowas wie Homeoffice oder Work from Home ist vielleicht fast der bessere Ausdruck, zumindest in dieser Phase. Dass es das bei euch im Prinzip eher nicht gibt, beziehungsweise dass das nicht passiert ist. Und dann nehme ich an, dass es auch vorher nicht üblich war, oder dass Leute... Wir hatten jetzt auch alles vorbereitet mit lustig VPN-Leitung und man kann ja dann das machen, aber wir sind, sagen wir mal, von unserem Team her so konstelliert, dass es für uns echt ganz arg wichtig ist, dass wir uns auch haben. Das hört sich jetzt vielleicht ein bisschen doof an, aber das haben wir echt jetzt auch gerade so gemerkt. Also natürlich haben wir Sicherheitsabstand und alles gemacht, pipapo und so weiter. Mhm. Aber uns wird erstmal bewusst, was wir für ein Privileg haben, dass wir zusammen in einem Raum sitzen können, dass man miteinander echt sprechen kann, dass wir uns austauschen können und dass dieser soziale Faktor für uns, so wie wir es haben, echt immanent wichtig ist. Das heißt nicht, dass mal auch jemand, jetzt zum Beispiel Katharina hat bei uns neu angefangen, hat ein kleines Kind zu Hause, dass sie nicht auch mal von zu Hause aus arbeiten kann. Also dass sie nicht auch einen Laptop hat und sagt, hey, Krankheit, Kindergarten, was weiß ich. Ich habe auch 2 kleine Kinder, ich kenne es ja auch, dass es nicht möglich ist, aber dass trotzdem das ganz Wichtige für uns ist, es ist nicht jemand Anonymes, der irgendwo hockt und egal, wo er eigentlich sitzt, sondern es macht schon was aus, dass man sich hat, sich spürt, also versteht es richtig, im Sinne von einfach sozialer Echtkontakt und nicht nur durch den Bildschirm durch. Ja? Also das ist schon bei allem, was auch jetzt, finde ich, positiv geschehen ist und was viele ja für undenkbar hielten, auch vor allem große Einrichtungen, sagen, ah, wir können das doch nie machen. Wir brauchen diesen riesen Gebäudeturm, wo jeden Tag Tausende rein- und rausströmen. Hat sich auf einmal ein bisschen gezeigt, nö, brauchen wir ja gar nicht unbedingt. Ja. Aber für uns ist ganz arg wichtig, dass wir diesen Kontakt haben. Genauso wichtig, wie der Kontakt zu unseren Partnern ist. Ja? Also auch das funktioniert nicht, dass wir eine Online-Werteagentur sind, die irgendwelche Dienstleistungen aus Schubladen rausholt und dann irgendwie über Einser und Nullern durch den Äther schickt, sondern also es muss so passieren letztendlich. Ja. Sonst hätte ich nämlich jetzt irgendwie gefragt, Tools, bla bla bla, also irgendwie Teams oder Slack oder habt ihr sowas überhaupt im Einsatz dann? Oder? Also es hat nichts mit der Vier-Tage-Woche zu tun, wir haben es im Einsatz. Es hat sich definitiv natürlich gesteigert, jetzt seit März diesen Jahres, dass wir es verwenden und wir haben es zu schätzen gelernt auf der einen Seite und haben aber auch mit unseren Kooperationspartnern zusammen auch gelernt, für unser Modell, wie begrenzt das auch alles ist. Ja. Also es löst so ein paar Dinge kurzfristig und es hilft einem über jetzt Krisen oder was auch immer hinweg. Vielleicht verkürzt es auch ein paar Sachen, aber so das wirklich Echte, wo Dinge nicht nur kreativ, sondern auch zwischenmenschlich entstehen, das funktioniert bei uns nicht. Und da bin ich eigentlich echt ganz froh drum. Also ich fände es jetzt doof, eine 4-Tage-Woche zu haben, wo jeder irgendwo 4 Tage für sich allein hockt. Ja, also das wäre jetzt nicht mein Ziel, dass das dann quasi dann dabei rauskommt, sondern dass diese 4 Tage in einem Zusammenarbeiten, räumlich gesehen und so weiter, etwas ist, was intensiv, was spürbar, was angenehm ist. Also ich glaube, dieses Positive, das ist mit der wichtigste Aspekt, dass ich Bock drauf habe, ja, herzukommen. Und umgenommen, jeder kann gute und schlechte Tage haben. Darum geht es gar nicht, sondern einfach so eine Grundzufriedenheit zu haben und vielleicht die ein bisschen mit zu fördern durch diese Idee. Und das vielleicht auch anderen Leuten mitzugeben oder auch gerne anzunehmen, wenn Ideen von anderen Seiten kommen, dass es etwas ist, was ich am Anfang schon gesagt habe, wesentlich mehr ist als jetzt irgendwie 20% oder Geld oder irgendwie das, sondern es passieren noch andere Sachen. Einfach mit Menschen passieren auf einmal Dinge. Ja. So, jetzt können wir ja vielleicht mal zu dem Kern vordringen. Wie sind denn jetzt konkret eure Erfahrungen? Bleibt Arbeit liegen? Was auch immer, staut sich irgendwas? Seid ihr produktiver, wie auch immer wir das jetzt gemessen hätten. Also was sind so jetzt, klar, ihr seid jetzt, macht das jetzt erst seit ein paar Wochen. Ja? Ja. Aber wie fühlt sich denn bisher an? Was sind so die ersten Erkenntnisse? Also erste Erkenntnis ist, dass es sich vor allem im Kopf einfach anders anfühlt, weil man sich ja schon lange drauf gefreut hat und weil man es jetzt einfach tut. So, jetzt ist ja irgendwie die Katze aus dem Sack, ja. Und jetzt macht man es erstmal. Das ist so das Hauptding. Und was sicher spannend sein wird, ist da mal so nach einem halben Jahr, nach einem Jahr drauf zu schauen. Und dann die Sachen, die du erwähnt hast mit staut sich was, funktioniert es doch nicht, sind vielleicht ein paar Kooperationspartner insgeheim total vergrämt und keine Ahnung, verabschieden sich, weil wir freitags nicht mehr da sind oder keine Ahnung was, das kann ich dann beantworten. Was jetzt einfach der Fall ist, ist, dass diese ganzen Dinge mit, es ist alles komplett anders wie davor, das ist ja gar nicht so. Es ist ja einfach nur halt ein Tag weniger und das war, wie gesagt, war jetzt halt da nicht Allerheiligen oder sonst irgendwas Spirituelles gewesen, sondern naja, ist halt jetzt ein Freitag, jetzt waren es bisher halt 3 Stück, ne? So what? Wenn es da mal 30, 300 sind, dann wird es spannend, ja. Ich glaube, dann kommt man in so einen Flow hinein und dann kann man natürlich auch zwischen reinschauen, muss ich irgendwelche Stellschrauben justieren oder muss ich vielleicht irgendwelche Dinge anders angehen, weil was ganz klar ist, es soll ja nicht so sein und das ist weder bei uns so, noch haben andere das berichtet, dass ich dann in dieser Restlaufzeit, nenne ich es jetzt mal, wo man irgendwie arbeitet, auf einmal unter Druck, so ein bisschen moderne Zeitenmäßig Charlie Chaplin am Fließband steht und dann gar nicht mehr weiß, was passiert und dann irgendwie so ins Bett geht. Und das ist ja auch nicht die Idee dahinter, sondern es ist eigentlich die Idee, dass genau das Umgekehrte passiert, dass man automatisch anders arbeitet. Und deswegen am Anfang hat ja mal gesagt, die 20-Stunden-Woche finde ich auch nicht so abwegig. Wir wissen auch, dass diese 8 Stunden am Tag, und wir haben immer noch 4 mal 8 Stunden bei uns, die kannst du ja auch gar nicht, wenn du jetzt rein nach Effizienz, Effektivität geht oder was auch immer, durcharbeiten. So sind wir gar nicht konstruiert als Mensch. Ja? Wir müssen eigentlich auch mal irgendwie ins Blaue schauen. Ja? Wir müssen eigentlich mal irgendwie die Augen zumachen oder sonst irgendwie, weil du kannst gar nicht wie eine Maschine so ackern und arbeiten. Das geht rein physiognomisch gar nicht. Und deswegen, das war jetzt auch gar nicht so flapsig gemeint, ist das schon ein Ziel, wo ich mir vorstellen kann, vielleicht hat das was mit bedingungslosem Grundeinkommen zu tun oder sonstigen Faktoren, die ich nicht so abwegig finde, das einfach mal weiterzudenken. Und das wird ja schon lange gedacht. Also seit dem Zeitalter der Industrialisierung haben sich die Menschen gewünscht, Maschinen machen für sie die Arbeit. Wir sind umgeben von Maschinen mehr denn je. Und komischerweise arbeiten wir mehr denn je. Also irgendwas passt ja da nicht zusammen, oder? Also das ist ja eigentlich etwas, was ja komplett verquert geht. Nicht alle von uns arbeiten mehr denn je, ne? Wie bitte? Nicht alle von uns arbeiten mehr denn je. Also nehmen wir jetzt mal die große graue Masse. So. Oder einfach, sagen wir mal, die Mehrheit. Da ist ja schon etwas, was ja auch in den Medien rüberkommt, beziehungsweise die Statistiken belegen, Burnout-Syndrom, Erschöpfung, physische, psychische Krankheiten, die arbeitsbedingt sind. In einer Zeit, wo wir nicht mehr in den Kohlenkeller gehen oder am Webstuhl sitzen, zumindest hier nicht. Wir lassen das ja mittlerweile andere für uns machen. Das haben wir ja geschickt ausgelagert. Nein, aber auch wir hier. Bangladesch, ne? Also bitte nimm denen die Arbeit nicht weg. Also auch wir hier, die eigentlich alles hätten, also sowohl von unserem, sagen wir mal, von unserem Komfortstandard, wir können uns im Schnitt hier alles leisten, was wir wollen. Ja? Das heißt nicht, dass es bei uns auch soziale Ungerechtigkeit gibt, das möchte ich nicht unerwähnt lassen, aber im Schnitt haben wir eigentlich eine so präferierte Ausgangslage, dass wir müssen uns nicht sorgen, was ist morgen? Also morgen im Sinne von, was habe ich im Kühlschrank, allein schon im Kühlschrank zu haben, oder fällt mir ein Stein auf den Kopf oder haut mir jemand einen auf den Kopf? Ja? Also alles Dinge, die eigentlich dazu führen könnten, dass wir es uns leisten könnten, haben aber bisher nicht dazu geführt, dass wir weniger arbeiten, entspannter, sondern eigentlich genau dieses Rädchen andersrum drehen. Also eigentlich ja total verquert und totaler Blödsinn doch eigentlich, oder was wir tun? Also ich fand es interessant, oder ich höre jetzt vermehrt diesen BBC World, also diesen News, World, BBC World Service, die Kurznews. Da haben es, glaube ich, von Südafrika, wo sie gesagt haben, wir müssen jetzt wieder lockern, Corona-technisch, sonst verhungern uns die Leute. Weil die ganzen Tagelöhner haben nichts mehr zu, also ja, die können nicht arbeiten. Wenn sie nicht arbeiten, haben sie kein Geld. Von uns, vom Staat, kriegen sie sowieso nichts. Ja, so nach dem Motto, das ist, steht schon mal fest. Ja, wo du denkst, ja, da müsste doch irgendeine andere Lösung geben. Ne? Aber nein, die müssen jetzt wieder arbeiten und ihr Leben riskieren, damit sie nicht verhungern. Ja, ja, und das ist in Südamerika so. Ja. Aus Schwellenländern kam das häufiger. Leute, wir müssen arbeiten gehen. Weil es ist mir egal, ob ich an Corona sterbe oder nicht, aber wenn ich nicht arbeiten gehe, dann verhungere ich auf jeden Fall oder meine Kinder. Ja? Ja. Und da sind wir natürlich weit drüber hinaus. Ich habe kürzlich einen Podcast gehört, ich meine, es wäre bei T3N gewesen und es war sicher kürzer als die letzten 4 Wochen. Vielleicht magst du da auch nochmal nachschauen. Da gab es auch jemand, der, ich meine, auch in der Agentur, aber ich weiß nicht, ob es eine Werbeagentur war oder eher so eine Online-Marketing-Agentur oder sowas, da habe ich jetzt nicht mehr so richtig im Kopf. Der hat eben auch die 4-Tage-Woche angeführt, hat ein bisschen andere Dinge berichtet als du. Da fand ich halt interessant, als ich gefragt habe, ja, wie kriegt er das hin? Da habe ich gesagt, ja, jetzt stehen die Leute halt nicht mehr so oft rum und trinken Kaffee. Und ja, also wir haben sozusagen einfach alles am Arbeitstag, was so ein bisschen unnötig war, haben wir einfach weggestrichen. Und jetzt kriegen wir das, also wir arbeiten gleich viele Stunden oder sind gleich viele Stunden produktiv, aber halt haben halt einen Tag frei. Ja? Und da dachte ich dann auch, was für ein, also ich will jetzt nicht niemand beschimpfen, aber ich dachte dann, ja, so kriege ich es auch hin. Ja? Also wenn ich halt einfach sage, ich mache jetzt halt einfach keine Kaffeepause mehr. Oder? Ja, also ich kann mir auch einen Katheter legen, wenn ich will. Also ich kann es auf die Spitze treiben. Nee, aber das ist, wie gesagt, das ist ja nicht der Sinn dahinter. Es geht ja wirklich darum, dass man sagt, es soll eigentlich alles bleiben, wie es ist, aber halt minus diesen einen Tag oder plus dem einen geschenkten Tag, sagen wir so. Und du hast das Gefühl, dass das jetzt, das bisher auch so funktioniert, dass die Leute nicht sagen, oh Gott, ich arbeite jetzt heimlich freitags zu Hause oder so. bisher noch nicht eingetreten und ich werde auch alles dran setzen, dass, oder wir werden es zusammen dran setzen, weil da regulieren wir uns ja auch selber ganz gut, ne, in einem kleinen Team. Dass das weder der Chef jetzt irgendwie macht, noch sonstige Leute auf die Idee kommen, jetzt irgendwie, indem sie dann das Datum, die Uhrzeit am Computer zurücksetzen, Arbeit zu tun und zu tun, das wäre donnerstags gewesen, aber es war Sonntagnacht oder so, ja. Also, oder freitags die ganzen Mails schreiben, sodass sie morgen, Montagmorgen um 7.30 Uhr alle rausgehen. Ja. Ja, also alles super Workaround-Modelle, die finde ich cool. Also tolle Ideen, danke dafür. Wir werden sie erstmal nicht verwenden. ich habe dann überlegt, also wie gesagt, ich spiele ja ein bisschen Advocatus Diaboli. Ich habe dann überlegt, also naja, was macht man denn, wenn man nicht arbeitet? Wenn man nicht arbeitet, ist man ja eigentlich, also in der Regel, was wir jetzt hier so in unserer Gesellschaft machen, ist ja dann konsumieren. Ne? Also auch das, also Freizeit und so ist ja auch irgendwie eine Ware. Ja? Also entweder wir gehen dann, machen Ausflug und essen irgendwo ein Eis oder selbst wenn wir Netflix gucken in der Zeit, konsumieren wir in der Zeit. Kann man. Also das ist ja die Frage, sieht man das als eine Ökonomisierung des Freizeit und Privaten, dass es noch da hinzugegeben wird? Klar, also es passiert sehr viel und nicht zuletzt die Werbung setzt ja alles dran, dass ja auch diese letzten Freiräume des irgendwann mal werde ich, ich versuche eigentlich nur in den Himmel zu schauen und dann erscheint da halt ein komisches Logo, ja, keine Ahnung, was halt dann da passiert. Ich kann mich noch erinnern, dass du dich mal bei Facebook darüber beschwert hast, dass immer, wenn du durch Konstanz fährst, dass du ständig, dass da Werbebanner sind, die du nicht ausblenden kannst. Weil Ja. Hat mir auch letztens hier in der Gemeinderatssitzung, ich habe es versucht zu verhindern, nein, es lässt sich nicht durchsetzen, dass private Leute ihre Wand verschachern wie ihre Großmutter, damit Konzerne drauf ihr Geld dann passieren. Ich habe es auch in Steißling auch entdeckt, dass jemand auf einen privaten Zaun, und zwar nicht mal auf der Straßenseite, sondern so quer, aber so, dass wenn du aus der einen Richtung kommst, kannst du es eigentlich nicht übersehen, eine zwar ganz witzige, aber eventuell auch latent sexistische Bierwerbung da hat. Also wenn du mal die lange Straße hochfährst, also von der Sinnerstraße hoch, dann wirst du es irgendwann sehen und dann kannst du mir sagen, aber wie auch immer. Die Frage war ja, was mache ich jetzt mit dieser komischen Zeit, die ich auf einmal habe? Was machst du jetzt mit deiner Freizeit? Also lässt du uns nur im Gras und guckst in die Sonne, was ja einigermaßen klimaneutral und sozioneutral wäre, oder also ich habe dann halt einfach überlegt, je weniger wir arbeiten, desto mehr wir kommen ja fast nicht umhin, dann zu konsumieren. Das weiß ich nicht. Also das kann sein, aber vielleicht ist ja auch eine Möglichkeit zu sagen, ich mache vielleicht Dinge, wo ich ja sonst nie mache, zum Beispiel Leute besuchen. Ja, also das würde ich jetzt mal, also Freunde, die ich sonst, da würde ich es mir jetzt nicht antun, für 2 Tage ans andere Ende der Republik zu fahren oder in ein anderes Land oder sonst irgendwie. Und auf einmal denke ich mir, die habe ich schon lange nicht mehr gesehen, jetzt habe ich ja 3 Tage. Oder vielleicht ist es auch die Oma, die irgendwo im Altersheim ist oder so. Und jetzt kann ich es auf einmal eher tun. Also vielleicht sind ja auch solche Gedankengänge etwas, was einen bewirkt. Also klar, wir haben bei uns hier allen, es ist jedem freigestellt, was er macht. Das ist ja sowieso klar in der Freizeit. Aber wir haben jetzt auch nicht Überlegungen angestellt, wollen wir gemeinsam überlegen, was könnte man tun? Sondern das soll ja auch einfach ein Zufallsfaktor sein. Genauso bei mir ist ja auch ein Zufallsfaktor. Was mache ich denn jetzt? Ja? Also bei mir ist ganz klar Family, ja. Also, dass da einfach mehr Zeit da ist und ich auch zu, obwohl ich ja das Privileg habe, hier zu Hause arbeiten zu können, die Kiddies können den ganzen Tag rein und rauskommen hier in der Agentur, wie sie wollen. Ich sehe sie morgens, mittags, abends immer eigentlich und trotzdem ist ja der Papa beim Arbeiten, ne? Und auf einmal ist er halt irgendwie einen Tag weniger beim Arbeiten und einen Tag mehr Zeit, um einfach nur im Garten zu sein, bei den Hühnern, bei den Hasen, im Garten was zu machen, mein Buch weiterzuschreiben, vielleicht auch mal, was ich auch lernen muss, mal nichts zu tun, ja, dieses magische Nichtstun, ja, also was ich echt schwer kann, weiß ich, da bin ich ganz schlecht drin. Vielleicht könnte es ja auch was für mich ganz persönlich sein, auch da wieder etwas dazu zu lernen, beziehungsweise, dass ich da einfach so sanft hineinkomme, ohne es überhaupt zu merken, ja, so hinterrücks mache ich einfach mal nichts. Wie geil ist das denn, oder? Ja, und das einfach, ist einfach auch, nur hier sitzen, wie es im klassischen Loriot Sketch. Ja, einfach ein bisschen gucken und andere gucken beim Gucken zu oder halt auch nicht, was auch immer. Aber eben, weil du es vorhin auch von Netflix hast und so, klar, es ist ja schon so, dass es natürlich auch eine verdammte Gefahr ist für alle diejenigen, die halt über Konsumartikel, Güter, Leistungen ihr Geld verdienen, wenn die Leute auf einmal nichts mehr machen. Das ist ja das Tödlichste, was passieren kann. Ja. Und es wäre natürlich viel geiler, wenn ich jetzt jeden Freitag in den Europapark rennen würde mit meinen Kindern, ja, und dann irgendwie 200 Euro da ausgebe. Das wäre natürlich viel toller für unsere Wirtschaft. Ja. Ja. Aber das ist natürlich nicht die Idee dahinter, ja, weil sonst ist ja auch erstens das Wochenende oder die 3 Tage wieder sehr schnell rum. Geldbeutel jenseits davon, aber vielleicht auch genau das, was es eigentlich machen soll, einen auf andere Ideen zu bringen oder anders mit seinem Leben, mit seiner Lebenszeit umzugehen, ist ja eigentlich auch so ein bisschen dahin von der Idee. Ja, ich fand es interessant, ein Bekannter von mir hatte, er war vorher so ein bisschen auf dem Selbsterfahrungstrip eine Weile, hat, ich glaube, fast ein Jahr freigenommen und ist oder ein halbes Jahr, ich weiß nicht mehr so ganz genau, und ist mit seiner Frau durch die Gegend gefahren. Und dann hat er am Anfang von der Corona-Zeit hat er gepostet, so jetzt hat er jetzt aufgelistet, was alles ausfällt. Ja, da war zwar auch das Barcamp Bodensee drunter, was mich sehr gefreut hat, also was ihn genervt hat oder so. Ich meine, es wäre drunter gewesen, aber ansonsten war drin irgendwie VfB und dieses Konzert und jenes Konzert und dahin fahren und dieses Event und jenes Event. Und dann habe ich dann so ein kleines Gegenprogramm geschrieben gehabt. Ich weiß nicht mehr, was ich geschrieben habe, ja, aber ich glaube, wir haben schon in unserer Gesellschaft so die Tendenz, das Glück im Außen zu suchen. Ne? Also damit es uns gut geht, müssen wir was konsumieren. Sei es Unterhaltung, sei es Urlaub, sei es also Urlaub im Sinne von irgendwie Kreuzfahrt oder Club Mediterranee oder weiß der Geier irgendwas. Ne? Am besten Malediven, am besten auf der anderen Seite vom Globus. Ne? Umso besser ist es dann. Und ich denke schon, dass wenn man jetzt die Freizeit hochdreht, denke ich, oder da mehr Luft lässt, ist, glaube ich, schon wichtig zu reflektieren, dass man sagt, okay, was mache ich denn da jetzt? Das war natürlich jetzt, sagen wir mal, damit einhergehend auch gerade eine ganz spannende Zeit, weil jetzt mussten die Leute ja von heute auf morgen in den vergangenen Monaten Dinge tun oder wurden mit einer Ausgangslage konfrontiert, die sie ja so nie hatten. Also ich konnte jetzt eben nicht mal 9-to-5 und konnte da mit einem Lachen oder einem Mundwinkel merkelscher Art nach unten irgendwie in die Arbeit gehen, sondern das ging jetzt ja auf einmal nicht mehr, ja, in ganz vieler Art und Weise. Natürlich auch ganz andere Rahmenbedingungen noch, die sich geändert haben, aber das Gewohnte war ja eigentlich ungewollt, für jeden ungewollt gecuttet. Und einfach, es war irgendwas ganz anders als bisher. Und viele Berichte gingen ja in die Richtung, man hat auf einmal Dinge gemacht, wo man sonst nicht gemacht hat. Natürlich ging es auch wieder hoch, dass die Leute dann noch mehr vor der Glotze saßen oder sonst irgendwas getan haben. Aber vielleicht auch gemerkt haben, genau das, was du beschrieben hast, was ist denn wichtig? Also ist oder jetzt... Was ist essentiell? Was brauche ich denn wirklich? Ne? Was muss ich wirklich einkaufen? Was... Ja, meine Frau hat immer noch die Hypothese, dass die Leute in ein paar Jahren viele Mailpakete wegschmeißen, weil sie dann doch nicht gebacken haben. Ja. Aber was brauche ich denn wirklich? Ne? Was ist denn wirklich nötig? Ne? Plötzlich haben die Leute auch vielleicht Kaufzurückhaltung geübt, ne? Und haben ihren Konsum auch absichtlich eingeschränkt. Ne? Kurzzeitig zumindest. Ich meine, die Zahlen von den Online-Händlern sprechen ja was anderes. Die haben sich dann irgendwann mal gefreut, dass Weihnachten, Ostern und Silvester alles zusammen ist. Ja, die haben ja nur einfach alles, was sie sonst vielleicht noch real gekauft haben, haben sie phasenweise online gekauft. Ja. So wie du gesagt hast, was brauche ich oder was meine ich zu brauchen? Das sind ja so diese zwei Dinge. Also was, das sind wir bei der Werbung, was suggeriert mir eigentlich die ganze Zeit die Werbung? Was brauche ich denn zum Glücklichsein und satt werden? Und was brauche ich denn wirklich? Oder was benötige ich? Und das sind ja wirklich zwei komplett unterschiedliche Dinge. Ja, weil Werbung hat eigentlich zur Aufgabe, zu 99% Dinge zu vertickern, die kein Schwein mehr braucht. Wir haben ja alles. Also wie gesagt, bei uns jetzt hier in der Zivilisation, in der westlichen, wir besitzen alles. Ich muss auswählen, welches Paar Schuhe ich anziehe und nicht habe ich einen linken und einen rechten. Ja, das ist nicht das Problem. Ich muss auswählen, welchen von den 40 Käsesorten, die mir da entgegenblinken, soll ich nehmen und nicht, gibt es überhaupt Käse? Also lauter solche Dinge, das sind ja eigentlich so Scheinmängel, die wir haben oder die eigentlich erzeugt werden und nicht wirklich ein Mangel ist. Und wenn es um Ernährung geht, vielleicht auch da noch ein kleines Beispiel, was natürlich auch positiv passiert ist, jetzt Kooperationspartner von uns, die im Bereich von Biokistenlieferungen unterwegs sind, ja, und die immer Nischendasein fristeten und auch immer noch tun eigentlich. bei denen ist es so explodiert auf einmal, weil sich die Leute halt das Zeug haben nach Hause liefern lassen, die Biokisten, ja, mit Demeter und so, dass da kann auch wir nicht, keine Werbekampagne, keine Agentur hätte das jemals schaffen können, was bei denen eingetreten ist, ja, dass sie Wartelisten haben, dass sie einfach nicht hinterherkamen, ja. Und da denke ich mir so, auch solche tollen Dinge passieren, ja, dass man auch merkt, jetzt speziell regional einkaufen, gute Qualität einkaufen, neben dem ganzen Discounter-Zeug, das ist ja jetzt nicht weg, ja. Das ist ja nicht so, dass man sagen kann, hier meine Blubberblase und nur in der lebe ich und Ponyhof-Romantik. Nein, aber es ist etwas geschehen, wo auf einmal vielleicht auch Menschen, die bisher nicht so drüber nachgedacht hatten, zu einem Weg gefunden haben, die letztendlich ja etwas anders tun als wie bisher. Und das, finde ich, ist auch eine Chance. Und auch da wieder den Bogen zu spannen, weil du gesagt hast, was mache ich mit meiner Freizeit? Wie kriege ich es denn letztendlich hin, dass ich eben diese Zeit jetzt mich nicht noch mehr bequatschen lasse, was muss ich an meinem freien Freitag tun, sondern was kann ich denn eigentlich auch Unerwartetes oder anderes machen, was ich bisher nicht gemacht habe? Ja. Ich wollte noch einmal verquer durch die Brust ins Auge argumentieren. Wie gesagt, weil wenn ich jetzt die ganze Zeit immer sagen würde, toll, toll, toll, toll, toll, das ist auch langweilig. Und zwar habe ich auf eurer Webseite auch, und da hatte ich auch schon vorher drüber nachgedacht, habe ich den schönen Slogan gesehen, Jobs mit Sinn, ja, wo eure ganzen Kunden auch aufgelistet sind. Und wenn ich jetzt davon ausgehe, also ich empfinde das Wort Work-Life-Balance als schwierig, weil, und wahrscheinlich sind wir uns da auch einig, weil das ja immer impliziert, dass ich nicht am Leben bin, während ich arbeite. Also dass ich, während ich arbeite, meinen Lebenssinn nicht erfülle. Hm. Ja, gerade dieser Ausdruck Jobs mit Sinn, jetzt ist es ja im Endeffekt so, dass man sagt, okay, wenn du jetzt gerne zur Arbeit gehst, darfst du jetzt aber nur noch 4 Tage die Woche gerne, also, weißt du, was ich meine? Also ja, also ist eigentlich doof, ja, du nimmst den Leuten ja einen Teil ihres Lebens in dem Sinn weg, es gibt ja Leute, die, und ich habe da bis, also ich habe jetzt, so im letzten, jetzt nicht nur bedingt durch Corona, sondern auch davor, wirklich mal das Experiment gemacht, samstags und sonntags nicht hier ins Büro zu gehen. Ja, weil ich halt auch, das ist halt auch sehr nah, ja. Und manchmal wird es mir von meiner Frau auch nahegelegt, so nach dem Motto, räum dich mal, willst du nicht mal ins Büro? Ja, da kann man natürlich auch Netflix gucken, aber pst, ja. Aber ich hatte dann wirklich mal, irgendwann habe ich mal festgestellt, boah, heute war Sonntag und du bist überhaupt nicht ins Büro gegangen, nicht mal um für die Kids noch irgendwas auszudrucken, was sie am Montag unbedingt brauchen oder so. Ich habe da schon auch lange dazu gehört zu denen, die einfach gesagt haben, nein, ich habe eh mein Hobby zum Beruf gemacht, dann gehe ich halt wieder in meinen Hobbykeller, ne? Klammer auf, Büro, Klammer zu. Aber ich habe das jetzt inzwischen auch wieder abgeschafft, aber brauchen wir jetzt auch gar nicht auszudiskutieren, aber ich finde es auch einen interessanten Aspekt, ja, dass wenn man sagt, so, wir arbeiten jetzt kürzer, dass es für jemanden, für den die Arbeit sehr, sehr wichtig ist, weil er sagt, ich kann da ja, also in der Zeit, wo ich arbeite, generiere ich ja auch Wert für die Gesellschaft. Ja, ich bin ja sozusagen ein Wert, Klammer auf E, Klammer zu, ein Werteproduzent, ja, in der Zeit, wo ich arbeite. Zumindest definieren wir es so. Und während ich nicht arbeite oder während ich keine Lohnarbeit mache, bin ich das im Prinzip auch, nämlich in der Familie oder sonst wo. Ne? Aber nicht jeder hat Familie oder nicht jeder will das oder nicht jeder kann das oder was auch immer. Ne? Also ich finde es eigentlich interessant, dass man eben auch sagen kann, naja, wenn ich jetzt aber die Arbeitszeit reduziere, dann nehme ich vielleicht manchen Menschen das, was sie eigentlich, oder um es mit Fridtjof Bergmann zu sagen, einigen Menschen das weg, was sie wirklich, wirklich wollen. Ja? Ja, wenn ich jetzt davon ausgehe, also ich kann das sehr gut nachvollziehen, diese Argumentationslinie, dass sie dann etwas machen müssten in der Zeit, wo sie ja keinen Bock drauf haben. Also das würde ja dann quasi, ja, genau. Nehmen wir den Freitag, ich bin gezwungen, tu das, wo du keinen Bock hast. Und du darfst leider jetzt nicht an der Stempeluhr stehen oder am Fließband oder an der Kasse oder in der Altenpflege oder so. Das wäre ja quasi die Voraussetzung, dass die Leute totunglücklich wären und Schlange stehen Montagmorgen, um endlich wieder rein zu dürfen, ja, in ihre Tretmühle. Ja. Das hat vielleicht auch was ja damit zu tun, so als Ergänzung dazu mit, was wäre denn, wenn wir auf einmal so ein bedingungsloses Grundeinkommen hätten? Oder es hat Bedingungen, das ist ja eigentlich ja wurscht. Was würden dann die Leute machen? Würden sie dann das in der Mehrheit... Absolut, es wird ja gerade auch endlich mal in Deutschland ein bisschen größer ausprobiert. Ich meine, in Skandinavien ist ja schon lange, sind ja schon Tests oder funktioniert es ja schon lange. Was heißt funktioniert? Es wird lange schon ausprobiert. Ja. Und es ist ja nicht so, dass alle auf einmal auf dem Sofa versauern und in Depressionen untergehen, sondern wir sind ja Menschen, wir wollen ja was schaffen und arbeiten und tun. Ja. So sind wir eigentlich alle gestrickt, unbenommen, dass er da krakeelt wird. Ach ja, wenn man den Leuten das Geld schenkt, dann sind sie alles nur noch Schmarotzer oder sonst irgendwie. Also ich bin der festen Überzeugung, wer sowieso auf Kosten von anderen leben will, der kann das jetzt und der kann es eh immer tun. Ist aber die Frage, wie glücklich macht es einen oder wie auch immer. Aber eigentlich wollen wir was anderes. Noch ganz kurz dazu, was ich ganz wichtig finde, ist der Punkt, dass ich kann vielleicht, und das hat jetzt auch die momentane Situation gezeigt, ein guter Freund von mir, der auch in einem Eventunternehmen arbeitet, der hat auf einmal angefangen, ehrenamtlich Kisten auszufahren, ja, also einen Lieferdienst, einfach mal so, um einfach mal gemacht zu haben. Das hätte er nie gemacht, wenn jetzt da nicht dieses komische Corona wäre. Vielleicht würde jemand anders etwas tun, was er sonst nie tun würde, wenn er auf einmal freitags frei hat und Langeweile. Ja. Und umgekehrt, wenn du sagst, ich nehme den Leuten den Job weg, also andersrum ist es total freiwillig, ich kann es ja keinen verbieten, ich mache jetzt keine Aussperrung hier, aber was ist mit all den Berufen von, die jetzt so wunderschön systemrelevant genannt werden? Also wie geil wäre es im sozialen Bereich für die Pflege, für die Gesundheitswesen, wenn die Leute auf einmal nur noch 4 Tage arbeiten müssen? Das wäre so ein Geschenk. Ja, das wäre. Leute da wären, ja. Natürlich, dann ist natürlich Umkehrschluss, wenn du das so machst in großen Unternehmen, dann stellst du mehr Leute ein, weil die Arbeit muss gemacht werden. Du kannst jetzt nicht sagen, Freitag ist zu und die OP, die wir angefangen haben, wird jetzt gerade mal auf Standby geschalten oder es gibt halt heute jetzt dann kein Frühstück, Mittag und Abendessen im Pflegeheim. Das geht ja nicht. Aber die Leute, die eh schon am Limit gehen, das, also vor allem in diesen Berufen, die ich jetzt gerade genannt habe und auch viele andere, das wäre, ich glaube, mit das Geilste, was eine Bundesregierung machen könnte, wenn sie sowas in Aussicht stellt. Oder auch Gewerkschaften, die ja offen dieses Ding, was war es, vor 3 Tagen im Spiegel war auf einmal einer von der IG Metall gewesen, der die Wörter 4-Tage-Woche allein schon im Mund genommen hat. Das ist ja unglaublich. Also das sind ja Dinge, die eigentlich nie vorstellbar waren. Ja. Interessanterweise habe ich das, denn der Ausdruck das erste Mal gehört bei irgendwelchen Entrepreneuren in den USA, ne? Also wirklich Gründer, die ja so diesen Ruf haben, dass sie noch unterm Schreibtisch schlafen. Ja. Das waren dann welche, aber die waren, glaube ich, auch schon ein bisschen in die Jahre gekommen. Also hatten, glaube ich, die 35 eher schon angekratzt. Und die hatten dann eben auch gesagt, wir stellen jetzt auf 4-Tage-Woche hier um. Ja. Also für uns, aber glaube ich, das war nur das Kernteam oder irgendwas. Ja. Aber so, das nächste ist dann 4 Tage lang 6 Stunden, macht 24 Stunden und dann müsst ihr die restlichen 4 Stunden noch irgendwo rauskratzen, oder? Bis es dann nur noch 20 sind. Also ich freue mich auf das Luxusproblem, das Scheiße, was mache ich mit meiner Zeit? Auch ich liebe meine Arbeit und ich möchte nichts anderes machen. Ich brenne dafür. Ich kann es voll nachvollziehen, dass du sagst, ja, ich gehe auch mal Samstag und Sonntags rein. Ich versuche es eh schon trefflich zu vermeiden und ich muss sagen, ich schaffe es eigentlich auch echt richtig gut. Ja? Mhm. Aber das ist ja vielleicht auch ein bisschen irgendwie Schicksal oder Glück oder was auch immer. Mhm. Ich möchte für nichts tauschen, meinen Job. Aber ich weiß genauso, ich definiere mich nicht nur darüber. Und andersrum, Menschen, die sich nur über ihren Job definieren, egal wie sinnvoll oder wie toll der ist, ich glaube, da lebst du halt auch auf dünnem Eis. Ich glaube, es gehört so ein Gesamtpaket zusammen. Und dieses, was du gesagt hast mit Work-Life-Balance, allein die Reihenfolge ist ja schon falsch, oder Quality-Time, allein schon dieses Wort Quality-Time. Ich sage immer Life-Balance, weil... Es ist alles Lebenszeit, egal wo ich bin. Wir reden gerade in unserer Lebenszeit und wir reden nicht, weil du mir gerade 400 Euro für dieses Interview gibst oder so, sondern... Na, du mir auch. Eben, also in keine Richtung. Nein, sondern wir reden, weil es Lebenszeit ist. Und wie geil ist es doch, da Dinge zu machen, wo man einfach sagt, da habe ich was davon. Von dem her, ich fände es sauspannend, noch mehr Leute hier kennenzulernen, echt aus der Umgebung, die das machen. Ja. Vielleicht dann Oliver Gassner, der jetzt sagt, ach, ich mache jetzt nur noch von Montag bis Donnerstag, wer weiß. Oder egal wer, fände ich super spannend, sich auszutauschen. Wir haben die IHK kontaktiert, die Handwerkskammer, keine wusste von jemandem, wollten aber auf jeden Fall wissen, wie läuft es denn bei uns. Und das fände ich sehr schön, sich da gegenseitig vorwärts zu bringen. Genau, jetzt sage ich das doch noch, was ich vielleicht sonst off-cam gesagt habe. Also ich könnte mir vorstellen, dass wir mal was machen mit Xing Bodensee, dass wir mal sagen, wir haben da so ein Format, das heißt Backstage. Ich hätte lieber gern, dass es einen anderen Namen hätte, aber mal schauen. Also das heißt so ein Einblick in ein Unternehmen. Und ich denke, ihr seid da sowieso... sowieso interessant, weil ich glaube, das haben wir jetzt gar nicht. Wir haben zwar mal das Wort Gemeinwohlwirtschaft und so gesagt, aber ich glaube, ihr habt auch eine Gemeinwohlbilanz, ne? Genau, ja. Wir sind gerade an der nächsten dran und ja. Genau, da seid ihr, glaube ich, auch mit die Ersten. Also der Erste im Landkreis war wahrscheinlich der Clemens Fleischmann, ne? Und dann, oder habt ihr schon vorher? Da geht es nicht darum, wer der Erste ist oder so. Also wir machen das schon seit über 8 Jahren. Er macht es und VD gibt es und so weiter. Also richtig cool, da geht es auch nicht, wer ist der Erste, sondern mach's überhaupt. Ja? Und das finde ich das Coole dran. Also seid da mit bei den Ersten dabei. Gemeinwohlbilanz ist interessant, euer grundsätzliches Konzept und eben auch dieses 4-Stunden-Konzept. Ich denke, da haben wir dann genug, um Einblick zu geben. Und vielleicht inspiriert es ja dann den einen oder anderen. Also ich muss sagen, was ich schon mache, also erstmal tracke ich meine Zeit überhaupt nicht. Ja, das heißt, jetzt dauert es noch ein Dreivierteljahr, dann ist das letzte meiner Kinder aus der Schule. Das heißt, was dann passiert, muss man eh schauen. Ja? Dann werde ich halt wahrscheinlich solidarisch mit meiner Frau aufstehen, wenn die arbeiten gehen muss. Und wenn ich halt keinen Termin habe, dann sitze ich halt an meinem Schreibtisch, wenn ich an meinem Schreibtisch sitze und ich stehe auf, wenn ich aufstehe. Und im Sommer, ich nenne das immer Halbtagsurlaub, ja, also sobald es im Sommer so ein bisschen ruhiger wird, da gestatte ich mir jederzeit, von meinem Schreibtisch aufzustehen und was anderes zu machen oder mir auch, also ich hatte mir jetzt in der Zeit, wo meine Frau 2 Wochen Urlaub hatte, hatte ich mir die Nachmittage komplett immer weggeblockt und ansonsten auch mal ganze Tage, wo wir einfach was unternommen haben. Und ich habe nirgends eine Strichliste, entweder wie viele Stunden ich arbeite oder wie viele Tage ich mir frei nehme oder Weiterbildung mache oder auf Networking-Events gehe oder sonst irgendwas. Also insofern gibt es für mich den Begriff Arbeitszeit schon eine lange Zeit nicht mehr. Am Anfang habe ich dann halt immer mal festgestellt, okay, du sitzt 10 Stunden am Tag an deinem Rechner. Das heißt, du darfst jederzeit aufstehen und rauslaufen, wann immer du willst. Ja, weil ich wusste, ich mache meine Arbeit. Ansonsten habe ich nur ein Spreadsheet, was ungefähr immer projiziert, wie viel ich am Ende des Jahres verdient eingenommen haben werde. Nicht verdient, aber eingenommen haben werde. Das ist eigentlich meine einzige Maßgabe, weil das ist dann blöd, wenn's Essen ausgeht. Ja. Aber insofern weiß ich gar nicht, ob 4-Tage-Woche was für mich wäre, weil wenn ich dann eine Idee habe, dann muss ich das auch machen. Ja, oder wenn mir jetzt, und ich weiß, wenn ich da freitags liegen würde und nachdenken würde, käme mir sofort irgendeine geile Idee und dann hätte ich so dermaßen Lust, das jetzt sofort umzusetzen. Also für mich, ne, irgendwas, was ich für mich machen will oder was ich ausprobieren will, dann würde das wahrscheinlich. Aber im Endeffekt, ich mache eigentlich genau das schon. Ich arbeite eigentlich gar nicht. Ich mache, was mir Spaß macht und suche mir jemanden, der mich dafür bezahlt. Und es läuft auch noch. Funktioniert. Also meine Erfahrung ist, und ich glaube, das ist auch das, was Bergmann, also das ist alles, was New Work ist und was der Fridtjof Bergmann da sagt, das wird ja auch irgendwie falsch verstanden. Man denkt ja, das ist irgendwie Tischkicker und Laptop und WLAN und arbeiten irgendwo mit dem Laptop auf dem Schoß und so. Und das ist aus meiner Sicht nicht das, sondern eine meiner frühesten Erkenntnisse oder was, glaube ich, meine 5. oder 6. Klasse Deutschlehrerin zu meiner Mutter gesagt hat, alles, was er gern macht, macht er gut. Und ich glaube, dass du, solange du das machst, und ich habe ein paar Mal, war ich in Situationen, wo ich dringend Geld verdienen musste und jeden angequatscht habe und gesagt habe, ey, geht was? Und dann habe ich irgendeinen Auftrag gekriegt und das war meistens scheiße. Also es war in der Regel selten eine Leistung, auf die ich dann wirklich stolz war. Ja. Und insofern glaube ich, dass ich, solange ich tue, was ich gern tue, funktioniert es insofern für den Kunden, als der was kriegt, wo der merkt, dass da Herzblut drinsteckt. Und im Endeffekt und auch ganz am Anfang meiner selbstständigen Karriere hat mir auch ein Werber mal gesagt, da habe ich dann irgendwie gesagt, Stundensätze, bla bla bla. Und dann sagte der so und so, und so, ich will so eine ganze Menge. Und dann sagt er, naja, wenn der Kunde kommt und sagt, hier der andere Texter, der hat nur 40 Euro die Stunde und nicht 80 Euro die Stunde wie Sie, dann sagt er halt in der Regel, woher wissen Sie, dass der nicht einfach doppelt so lange oder dreimal so lange braucht für dieselbe Qualität. Ja, und insofern glaube ich, ist so diese generelle Idee, ich habe natürlich auch eine Kalkulation, wo ich irgendwie mit Zeit operiere, weil ich ja irgendwie messen muss, wenn ein Kunde sagt, komm einen halben Tag und ich sage, kostet 1000 Euro und der andere Kunde sagt, komm einen ganzen Tag und ich sage, kostet auch 1000 Euro, ja, das ist irgendwie auch nicht. Ja, Gesetz der Fall, die funktionieren gleich, ist das irgendwie auch nicht toll, vor allem wenn die vielleicht irgendwann miteinander reden. Aber eigentlich sage ich immer, verkaufe ich keine Zeit, sondern eine Ja, weil Leistung. das wäre ja auch wieder die Quantität und nicht die Qualität. Und wenn man es Eben, auf Geld bezieht, ist ja da wieder der Punkt, was ist denn Preis wert? Also aber was ist denn der Preis was wert? ich eigentlich verkaufe, ist, dass der Kunde nachher das hat, was er oder dass er im Idealfall positiv überrascht ist über das, was er gekriegt hat. Ja. Insofern, ich habe das schon auch mal drüber nachgedacht. Ne? Also ich habe halt drüber nachgedacht, ich gehe einfach jeden Tag um 16 Uhr hier raus und laufe einmal über die Homburg. Ja? Und meistens fällt mir noch irgendwas ein, was ich gern machen würde bis Und abends. die Homburg hat verloren, ne? Mist. Homburg hat irgendwie, die Homburg hat verloren. Also es wäre wahrscheinlich gut, ich würde es machen, ja. Ralf, ich danke dir ganz, ganz herzlich. Ich denke, das war für den einen und den anderen sehr inspirierend. Man möge alles, was ich gesagt habe, nur als Provokation nehmen, damit du das wunderbar rechtfertigen kannst. Ich denke, dass ganz, ganz viele Leute einfach jetzt Naturblau googeln und dann mal Kontakt mit euch aufnehmen und sagen, kann ich mir das mal angucken? Und ich denke, wir reden da auch mal drüber, dass wir da mal was machen bei euch. Ja, super. Und Ich danke dir, dass wir das Gespräch ja. da hatten. Ich danke dir für die Frage. Ich danke dir fürs Gespräch. Fand ich ganz spannend. Und die Leute sollen von mir aus Naturblau googeln. Die sollen viel lieber 4 Tage Woche, Freizeit, sonst irgendwas googeln oder Oder am so, besten noch ja. über Ecosia machen. Da sind wir wieder den guten Oh Menschen. ja, Ecosien. Das ist halt immer, du musst es immer so, wenn du irgendwas benennst, du musst es immer so machen, dass man ein gutes Verb draus machen kann. Ja, sonst geht's Twittern, nicht. googeln, gut. Ecosian, so mittel. Ja, Brockhausen wäre es doch. Was? Ich Brockhausen. muss es Brockhausen. Ich muss es noch Brockhausen. Ich muss es Ja. noch buchen. Egal. Liebe Leute, lebt lange und in Frieden, möge der Saft mit euch sein. Bye bye.